1. Dies ist der Inhalt des Briefs, den der Prophet Jeremiah von Jerusalem aus und die Altesten, Priester, Propheten und das gesamte Volk sandte, das Nebukadnezar in die Gefangenschaft nach Babylon weggeführt hat. 2. Der Brief wird verfasst, nach dem König Jekonja zusammen mit der Königin Mutter, den Hofbeamten, den führenden Mannen Judas und Jerusalems sowie den Handwerken und Schmieden die Stadt verlassen hat. 3. Die Botschaft wird durch Elisa, den Sohn Scharpens, und Gemaja, den Sohn Hilkijas, überbracht, die König Zedekiah von Juda als Gesandte zu König Nebukadnezar nach Babylon schickte. 4. So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, zu allen Wegeferten, die von Jerusalem nach Babylon in die Verbannung geschickt hat. 5. Baut euch Häuser, darin zu wohnen und legt Gartenen, damit deren Ertrag genießen könnt. 6. Heiratet und grundet Familien, damit Sonnen Tochter bekommt, sorgt euch dafür, dass ihr keine Heiraten und Nachkommen haben, damit ihr Saal in der Fremde zunimmt und nicht abnimmt. 7. Bemüht euch das Wohlergehen der Stadt, in die ich euch verbannt habe, und betet für sie zum Herrn, denn eigen Schicksal ist nicht dem Frieden dieser Stadt vernupft. 8. Der Herr der Heerscharen warnt euch dafür, euch von den Propheten und Wahrsagen in eure Mittorschen zu lassen oder den Traumen, die sie euch erzählen, Glauben zu schenken. 9. Den sie verkünden euch in meinem Namen lügen, obwohl ich ihnen keinen Auftrag dazu gegeben habe, erklärt der Herr. 10. Erst wenn die siebzig Jahre für Babylon vollendet sind, wird ich mich euch wieder zuwenden und mein Versprechen einlösen, euch und diesen Ort zurückzubringen. 11. Den ich ken die Plain, die ich für euch gefasst habe, es sind Plain des Friedens und nicht des Unheils, euch ein Zukunft voller Hoffnung zu schenken. 12. In jener Zeit werdet mich anrufen und zu mir bieten, und ich verspreche euch, dass ich auf ihr Bitten hören werde. 13. Wenn mich sucht, werdet mich finden, woraus gesetzt, bemüht euch von ganzem Herzen ein aufrichtig Beziehung zu mir. 14. Ich werde mich von euch finden lassen und euer Schicksal zum Guten wenden, indem ich euch aus allen Wolken und Orten sammle, in die ich euch vertrieben habe, euch in your Heimat zurück zu führen. 15. Behauptet zwar, der Herr habe euch auch in Babylon Propheten erweckt, doch die göttliche Antwort darauf ist ein Dutig. 16. So spricht der Herr über den König auf dem Thron Davids und über Albewohner dieser Stadt, ihr Verwandten, die nicht mit euch in die Gefangenschaft ziehen mussten. 17. Ich Word Krieg, Hunger und Krankheiten über sie bringen und sie wiverdorbene Fagen behandeln, die so ungeniesbar sind, dass man sie wegwerfen muss. 18. Ich Word sie mit Gewalt und not verfolgen, so dass sie für Alkonegreis der Welt zu einem Bild des Schreckens, des Fletches und der Verachtung werden. 19. Dies geschieht, weil sie sich weigerten, auf mein Wort zu hören, die ich ihnen durch mein Diener, die Propheten, immer wieder unermüdlich gesandt habe, wann das gehorsam sagtet. 20. Hort nun das Wort des Herrn, all, die in der Verbannung in Babylon lebt und die ich aus Jerusalem dorthin geschickt habe. 21. Überhaben Zedekiah, die euch in meinem Namen lügen prophezeien, sagt der Herr, ich Word sie Nebukadnezar ausliefern, damit sie voyuren Augen hinrichten last. 22. Schicksal word unter den Gefangenen in aus Juda als Flugformel dienen, der Herr moge mit dir verfahren y mit Zedekiah und Ahab, die der König von Babylon im Feuer lebendig verbrannt hat. 23. Den sie haben in Israel schandliches getten, ehebruch begangen und in meinem Namen Unwahrheiten verbreitet, ich bin sage ihre Taten und ken die Wahrheit, spricht der Herr. 24. Dem Skimager aus Nalam sollst du ebenfalls ein spezifisch Botschaft übermitteln. 25. Der Herr der Heerscharen las dir ausrichten, das du eigenmachtig brief und das Volk in Jerusalem, und den Priester Zephanja und an die Übrigen. Priester Gesandtest. 26. Du hast behauptet, der Herr habe Zephanja anstelle von Jajada zum Priester ernannt, damit Jiden Fanatiker, der sich als Prophet ausgibt, in den Block und ins Halseisen legt. 27. Wheremus du also Jeremiah aus Anatot nicht Zurecht gewesen, der bei Ukals Prophet auftritten das Volk bien flust. 28. Er hat uns namlich nach Babylon geschrieben, dass die Gefangenschaft lange dauern wird und wir uns dort dauerhaft einrichten soegarten anliegen sollen. 29. Der Priester Zephanja las diesen Brief jedoch dem Propheten Jeremiah persönlich vor, ihn über die Vorwürfe zu informieren. 30. Daraufhin empfing Jeremiah ein weitere Botschaft vom Herrn, die sich direkt auf die Situation besorg. 31. Sende allen Exilierten dies Nachricht, weil Skimaja uke falsch Hoffnungen gemacht und uke zum Glauben und Lügen verleitet hat, obwohl ich ihn nicht gesandt habe, folgt nun die Strafe. 32. Der Herr wird Skimaja und sein Nach kommen zur Rechenschaft ziehen, niemand aus seiner Familie wird das Gut erleben, das ich mein im Volk bereiten wird, die zum Ungehorsam gegen den Herrn aufgerufen hat.